Der so Bedrohte hat sich während des Konzils auf einer Fürstenversammlung zu Verona endgültig mit Herzog Friedrich dem Streitbaren versöhnt. Auf die Nachricht von seiner Absetzung sieht er nun klar, dass alle seine Bemühungen um Verständigung mit dem Papst keinen Sinn gehabt, dass nur er zum Frieden bereit war, während die anderen den Vernichtungskampf wollten. Wie bäumt sich sein Fürstenstolz auf? Absetzen wollen sie ihn? Er wird ihnen zeigen, dass seine Krone auch jetzt noch fest auf seinem Haupte sitzt. Bisher war er immer der Nachgiebige. Jetzt, wie leidenschaftlich brechen sich seine Worte Bahn, will er nicht mehr der Amboss, sondern der Hammer sein. In Italien wird er sich halten, auch in Deutschland. Trotz des Abfalls der rheinischen Erzbischöfe, trotz der Hetze der Dominikaner und Minoriten, trotz des Interdikts, mit dem der Papst die kaiserlichen Anhänger bedroht, wird er sich behaupten können. Er ist zum Kampf auf Leben und Tod entschlossen und wehe dem Untertanen, der von ihm abfällt. Vermittlungsversuche des Königs von Frankreich scheitern an dem Vernichtungswillen des Papstes. In Deutschland lässt sich der Thüringer Landgraf Heinrich Raspe zum Gegenkönig missbrauchen, aber der junge König Konrad wäre um ein Haar imstande gewesen, den ganzen Spuk noch vor der Krönung dieses Rebellen bei Frankfurt zusammenzuhauen, wenn nicht während des Kampfes schwäbische Ritter von ihm abgefallen wären. Aber auch so, Raspe bedeutet nichts. Konrad hat die Tochter des Bayernherzogs Otto 1246 geheiratet und besitzt damit dessen Hilfe. Als im gleichen Jahre der letzte Babenberger, der Streitbare, in der Schlacht an der Leitha gegen die Ungarn gefallen ist, ohne Kinder zurückzulassen, zieht der Kaiser Österreich, Steiermark und Krain als erledigte Reichslehen ein, die er durch Generalkapitäne verwaltet. So gehört dem Hohenstaufen, von den aufsässigen schwäbischen Bezirken abgesehen, ganz Süddeutschland. Dazu kommt, dass der Landgraf, ehe er noch seiner pfaffenköniglichen Herrlichkeit bewusst geworden, stirbt, mit ihm sein Haus erledigt ist und der Kaiser damit auch im Gebiet seines Gegners Fuß fassen kann. Erst nach etlichen Monaten bringt die päpstliche Hetze in dem 20-jährigen, unbedeutenden Wilhelm von Holland einen Gegenkönig auf die Beine, dem der Papst erst mit 2000 Pfund Silber aushelfen muss, damit er sich überhaupt rühren kann. An seinen Zug nach Italien, den die Kurie so gerne sehen möchte, ist nicht zu denken. Außer am Niederrhein stehen nicht einmal alle Bischöfe hinter ihm. Der Passauer, der Freisinger und der Augsburger sind kaisertreu und der Erzbischof Eberhard von Salzburg ist 1246 als treuer Ghibelline im Kirchenbann gestorben. Er hat kein geweihtes Grab bekommen. Schon ist der unverzagte Friedrich 1247 wieder so weit bei Kräften, mit einem starken Heere den Mont Cenis zu übersteigen. Auf dem Wege nach Deutschland wird er dem Papst in Lyon einen Besuch abstatten und seine Reichsrechte an der Stadt geltend machen. Wohin soll sich Innozenz dann wenden? Der König von England und der von Frankreich mögen ihn nicht. Indes, eine unheilvolle Wendung ruft den Hohenstaufen zurück. Die Päpstlichen haben überraschend Parma erobert und alle seine Anhänger dort niedergemetzelt. Mit 37.000 Mann belagert Friedrich die Stadt. Jedoch, als sich der Kaiser einmal auf einer Jagd befindet, gelingt es den Städtern, über die sorglosen Belagerer unvermutet herzufallen und die hölzerne Lagerstadt, die man so siegessicher Vittoria genannt, zu verbrennen. Der treue Thaddäus von Suessa fällt. 3.000 Gefangene geraten in die Hand der Feinde, die zudem Krone, Zepter und Reichssiegel Friedrichs wie auch seinen Harem erbeuten. An den geplanten Zug über die Alpen ist nicht mehr zu denken. Wohl kann der Kaiser rasch die zersprengten Kräfte wieder sammeln und die Stadt von neuem einschließen, aber die Wirkungen der Niederlage sind doch groß. Eine vom Papst angestiftete Verschwörung auch hoher Beamter in Unteritalien zeigt die Gefahr. Der Kaiser schlägt sie rechtzeitig nieder. Im Jänner 1248 entdeckt er, dass sein bisher zuverlässiger Leibarzt von dem Päpstlichen zu einem Giftmord gedungen worden. Nun spart der Getäuschte und im Innersten Empörte keine Marter, um der Welt zu zeigen, wie er Verräter bestraft. Bald darauf trifft ihn ein neuer Schlag. Sein vertrautester Mitarbeiter, Petrus de Vinea, hat sich als korrupt erwiesen. Friedrich lässt ihn in Ketten legen und bald darauf blenden, worauf der tiefgestürzte Selbstmord begeht, indem er sein Haupt an der Kerkermauer einstößt. Und noch ein dritter Schlag in diesem Unglücksjahre. Sein Lieblingssohn Enzio, durch seine blonde Schönheit und seinen Wagemut alle Herzen begeisternd, fällt bei einem Waldgefecht an der Fossalta in die Hände der Bolognesen, die ihn dem Kaiser nicht mehr zurückgeben. Jedoch nach all diesen Schicksalsschlägen beginnt das Glück wieder zu lächeln. Ein Angriff der Päpstlichen scheitert, Ravenna kann zurückgewonnen werden und in Oberitalien erringt Markgraf Hubert von Pallavicini einen Sieg über die Barmesen und erobert ihren Fahnenwagen. Gleichzeitig siegt der kaiserliche Admiral über die Genuesen. Der Kaiser kann wieder daran denken, über die Alpen zu gehen. Die weltlichen Fürsten, auch der französische König, verhalten sich anständig. Der lateinische Kaiser ist der Schwiegersohn Friedrichs geworden und will ihm eine Hilfsschar zur Verfügung stellen. Der Engländer ist auch nach dem Tod von Friedrichs englischer Gemahlin sein getreuer Schwager geblieben. Schon ist zu einer vierten Eheschließung des Hohenstaufen die Tochter des Herzogs Albrecht von Sachsen als Braut unterwegs. Mitten in den schönsten Hoffnungen zur siegreichen Beendigung des gewaltigen Ringens, während der Papst schon bange die Flucht nach Bordeaux erwägt, stirbt der Kaiser am 13. Dezember 1250 an einer an sich unbedeutenden Krankheit zu Fiorentino in Unteritalien. Er stirbt in den Armen seines edelmütigen Sohnes Manfred, dessen Mutter Bianca Lancia der Kaiser noch auf dem Sterbebette zu seiner ordentlichen Gemahlin erhoben hat, um den Sohn zu einem Ehelichen zu machen. In seinem Testament hinterlässt der Kaiser das Imperium und das sizilische Königreich seinem Sohne Konrad, für den in Italien Manfred die Statthalterschaft führen wird. Der dritte Sohn Heinrich soll mit Arelat, Jerusalem oder mit einer Geldsumme abgefertigt werden. Der Kirche soll das ihr entrissene Gut nur dann zurückgegeben werden, wenn sie dem Staat ein Gleiches tut. So klingt auch das Testament Friedrichs nach fester Kampfentschlossenheit. In Deutschland, wo man den Kaiser lange nicht mehr gesehen, wo alsbald nach seinem Tod das Interregnum mit seiner Unsicherheit gerade für die Schwächeren im Reiche ausbrach, hat das Volk sehr bald an seinen Tod nicht geglaubt. Aufgrund der Meinung, der Kaiser lebe noch, können bald die falschen Friedriche auftreten, die überall Rückhalt im Volke finden, weil man von der Wiederkehr des Kaisers Schutz für die Schwachen und Bedrängten erhofft. Denn Friedrich hatte in seinen letzten Lebensjahren, als die Fürsten sich zum Gegenkönigtum gewinnen ließen, planmäßig die Städte gefördert. So entsteht sehr bald die Sage vom schlafenden Kaiser, die durch das Rückertsche Gedicht im 19. Jahrhundert endgültig auf Barbarossa übertragen wurde. Der Kaiser schlafe im Berge, aber in der höchsten Not des Reiches werde er wiederkehren und dessen Größe wiederherstellen.